Hallo und herzlich willkommen zum Hustcast, dem Kurzform von Prustcast. Nein, herzlich willkommen zu der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Philipp, warum hältst du denn so krampfhaft dein Handy hinter deinen Zettel? Ich weiß nicht, aber das letzte Mal haben mir irgendwie Menschen durch meinen Zettel durchgeguckt und die Lösung erraten. Das kann gar nicht das letzte Mal gewesen sein. In der Vergangenheit. Ja, die Vergangenheit. Die Vergangenheit, die so lange her ist, dass ich gleich mit Hinweis Nummer 1 um die Ecke komme. Ich komme aus einer bürgerlichen Familie, aus Trommelwirbel Pforzheim. Okay, warum hat Pforzheim Trommelwirbel verdient? Weil es spektakulär ist. Tja, frag mal die Leute aus Pforzheim. Ich kenne Leute aus Pforzheim. Hallo Kai. Ich frage mich, ob die Person hier draufsteht, die du kennst. Wahrscheinlich nicht. Traditionell, wenn mal, nein. Wenn ich mal antworten darf. Ich wollte gerade sagen, jetzt mal, hey, Philipp, seid ihr euch, das kennt man nie. Habe ich tatsächlich jetzt schon ein paar Mal gehört, das Feedback. Aber, ja, ich auch, aber immer von dir. Hauptsächlich in Selbstgesprächen. Ja. Ah, schön. Gollum. Hinweis also, Nummer bitte? Zwei. Mein Vater arbeitete als Fotograf und heiratete Frau Maria. Nach deren Tod dann meine Mama Mathilde. Also, mein Vati hat 3 grunzende Schweine. Ja. Oh, das Schöne. Also, man muss auch dazu sagen, der Papa hat sozusagen sie gezeugt mit seiner zweiten Frau. Soweit habe ich es verstanden. Warum denke ich jetzt an Otto und Peter, Paul und Maria sitzen im Kittchen? Ich weiß nicht. Peter, Paul und Mary, so blöd. Ach, vielleicht war ich gerade die Otto. Ich habe mit der Otto-Biografie angefangen. Oh, das ist glaube ich, hochinteressant. Das glaube ich auch. Also ich bin noch nicht sehr weit, aber das war eins, das habe ich vorhin vergessen. Ach Mist, das habe ich in der letzten richtigen Folge vergessen zu erwähnen. Ich habe noch einige Bücher von meiner Wunschliste bekommen. Oh. Teilweise auch nett. Zu Weihnachten und so, das ist total nett. Oh. Und da war auch die Biografie von Otto dabei. Kleinhirn an alle. Oh, der Klassiker. Hinweis 3. 1907 kam dann ich zur Welt. Wobei, ich nahm es damit nicht so genau und machte mich gern, 3 Jahre jünger. Auch mein Name, da habe ich später noch ein bisschen dran gefeilt und verlor dann ein E, das ich damals noch trug. Oh. Peter. Tatsächlich, würdest du gar gehen? Ja, mir gefällt, wie du denkst. Hilft mir nur nicht weiter. Ja. Aber vielleicht Hinweis Nummer 4. Der durch Analphabetismus, Kirchgang und Stricken geprägte Weltbild meiner Mutter missfiel uns Kindern sehr. Sogar so sehr, dass eine meiner Schwestern dann auch wegrannte. Papa war dagegen total super für mich. Er brachte mir das Handwerkszeug und die Beobachtungsgabe für das Fotografieren bei. Lass mich raten, es war ein Fotograf. Der Papa? Nee, der Sohn. Ja, das war nämlich Hinweis Nummer 2. Da ist was dran. Ja, wahrscheinlich aber kein hauptberuflicher Fotograf, oder? Sonst würde das nicht so früh sagen. Meinst du? Ja. Ich kenne nicht so arg viele deutsche Fotografen. Sind wir in Deutschland? Ja, in Pforzheim sind wir. Hinweis 5. 1925 bohrte sich eine Stahlstange bei einem Busunglück durch mein Becken. Also Ganzkörpergips, Stahlkorsett. Und diese Zeit prägte mich dann auch sehr negativ wie positiv für mein weiteres Leben und Schaffen. Immendorf. Wer? Nein. Es ist nicht Immendorf. Immendorf. Wann war das? 1927. 1925. Sind wir gerade. Da war er ja noch relativ jung. 21 oder 18. Ja, das war ja nicht ganz klar, wie alt er so war. Ja, also ich habe mir was gemerkt. Ja, also ich gebe auch den Tipp, das Jüngermachen war nicht aus Eitelkeit aufgrund des Alters, sondern wegen der Ereignisse der damaligen Zeit. Dass er eingezogen wurde, nicht rechnen konnte. Nee, fand es halt cooler, sozusagen in dem Jahr geboren zu sein. Na gut, aber wenn Krieg bei dem Zweiten Weltkrieg, beim Ersten Weltkrieg war er definitiv zu jung und beim Zweiten war er eh dann dabei. Also wollte lieber 1910 aufgrund der örtlichen Ereignisse geboren worden sein als 1907. Also es war einfach so, hat eine coolere Story abgegeben. Zumindest habe ich es so gelesen. Aber hängt euch da nicht zu sehr dran auf. Zu spät. Hinweis 6. Wider aller Prognosen lernte ich wieder das Gehen. Auch wenn ich nun keine Kinder bekommen konnte und viel unter dem Unfall litt, fand ich endlich ein Ventil für mich. Das Malen. Der Dominik nickt. Mir ist kalt. Dann war er kein Fotograf. Schau. War ein Maler. Sag ich doch. Ja. Deutsche Maler. Er muss auch nicht Maler geblieben sein. Er hat ja nur ein Ventil gefunden. Vielleicht war er auch Ingenieur. Denk mal drüber nach. Ventile gebaut. Und hat eins gefunden, so am Boden. Oh, ich habe endlich ein Ventil für mich gefunden. Ist auch so, ich habe mal, einer meiner besten Gags auf Twitter war, guck, ich habe die Fassung verloren und habe sie wiedergefunden. Und so von einem Bild von einer Lampenfassung. Das ist so stumpf, das gefällt mir. Ja, mir auch. Wie du es immer gerne sagst, Strumpf ist Trumpf. Hinweis 7. In den 1930er Jahren hatte ich Kontakt zu Lenin, zu dem Liebeleien mit Trotzki, Nicolas Murray, der Sängerin Chavela Vargas, Dolores del Rio und vielen mehr. Ein Who's Who. Ich glaube, das war unabhängig voneinander vielleicht. Oder hat er die alle auf einmal getroffen? Wahrscheinlich eher nicht. Nicht, dass mir das was helfen würde, aber... Wäre eine coole Feier auf jeden Fall. Wäre eine coole Party. Hast du Lenin eingeladen? Na klar. Ich habe den Death of Stalin habe ich angeguckt. Ich wollte gerade sagen, und dann kommt aber Stalin auch auf die Party und ist super awkward. Und der hat auch Nudelsalat mitgebracht. Nee, der hat seine Orgel dabei. Spielt heute noch auf der Orgel. Oh, bei The Death of Stalin ist ein Film, der jetzt 2018 rausgekommen ist. Und Stalin hat halt, also erst hat er einen Schlaganfall und ist beinahe tot und dann stirbt er halt. Und das ist halt so witzig, wie halt diese ganzen speichelleckenden Senatsmitglieder, ist ein Senat, ist falscher Ausdruck, halt dann so langsam immer andeuten bei anderen, ob denn das in Ordnung wäre, wenn man jetzt mal ein bisschen was anders macht wie Stalin. So, weißt du, halt dieses Megapolitische und das, das und sich dann gegenseitig ausspielen und halt dann bei dem einen so tun, wenn man dann so, das ist wirklich ein schöner satirischer Film. Okay. Willst du den empfehlen? Den würde ich absolut empfehlen. Super. Hinweis 8. Ich verstarb 1954 wahrscheinlich an einer Lungenembolie. Es gab aber auch Hinweise auf Selbsttötung. Für die Anerkennung meiner Leistungen musste ich mein Leben lang kämpfen und diese kam auch erst in Teilen nach meinem Ableben. Der spricht ja für den Künstler. So. Mhm. Gebe ich dir völlig recht. Ich gebe euch mal einen Tipp. Ist es nicht Deutschland? Das wäre gut, so neben den Hinweisen auch mal. Ja, ist nicht Deutschland. Ich schmeiß noch dazu. Pforzheim ist nicht Deutschland? Ne, bloß weil Papa aus Pforzheim kam. Frankreich. Hm. Heißt das ja nichts, ne? Guter Punkt. So, aber können wir nochmal anfangen, bitte? Dann, nein. Hinweis 1. Ich hab alles schon wieder vergessen. Dann schmeiß ich einfach Hinweis 9 drauf. Ich bin wohl die bekannteste Malerin Mexikos, dem Surrealismus, zugewandt. Sorry? Frida Kahlo. Richtig, es ist Frida Kahlo. Das ist witzig, weil ich tatsächlich Frida Kahlo bei dem Unfall hatte, aber durch Pforzheim mir gedacht habe, das kann es ja nicht sein. Ich habe mich über die eingelesen und habe gedacht, das ist Pforzheim. Weil ich wusste, dass sie, also die hat ja massive Probleme gehabt, halt mit der Hüfte und so weiter und so fort, zeitlebens. Aber selbst als du jetzt gesagt hast, ist Pforzheim ist nicht so, aber ich gedacht, naja, es kann halt irgendwie Frankreich oder sonst wie. Ja. Okay. Ist das jetzt gesteigert peinlich, wenn ich sage, ich weiß nicht, wer Frida Kahlo ist? Oh ja, das ist vielleicht kriegst du es mit Hinweis 10 hin. Ich habe die wohl bekannteste Monobraue aller Zeiten. Ein Wahrzeichen meiner Stärke und meines Schaffens. Ich bin mir sehr sicher, es gibt ein sehr bekanntes Bild von ihr. Wenn du das siehst, wirst du sagen, ach ja, das habe ich schon mal gesehen. Das werde ich jetzt gleich mal überprüfen. Ja. Und aus dem Frida, aus dem Deutsch geschriebenen, wurde halt dann das Frida, also ohne E. Und warum sind wir nicht drauf gekommen, dass sie, dass es eine Sie ist? Das frage ich mich auch. Vor allem, weil ich auch irgendwann gesagt habe, die kriegt eine Stahlstange ins Becken und kann da keine Kinder kriegen. Kein Scheiß, ich habe überhaupt keine Ahnung, wer das ist. Das mag jetzt peinlich sein und ihr dürft mich ungebildet nennen, aber ich habe überhaupt keinen. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. Überhaupt keinen blassen Schimmer. Aber hier gibt es ein tolles Bild, ein Selbstbildnis von ihr. Ja. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich diese sehr, sehr bekannte. Wo sie ein Geweih hat und auf dem, ihren Kopf auf dem Körper eines angeschossenen Rehs hat. Ja, also so auch ihr Leiden, sowohl körperlich als auch psychisch, sehr hat ihr Schaffen sehr stark beeinflusst und sehr stark geprägt. Es gibt auch ein leckeres Restaurant in Nürnberg, das Frieda Kahlo heißt. Wirklich? Das wusste ich gar nicht. Was hat das für eine Küche? Die Schmerzensmutter der Kunst. Ich glaube, dass die, ja, so, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, die haben ein bisschen Fusion zwischen Spanisch, Mexikanisch und Thailändisch, glaube ich. Also echt, keine Ahnung. Und aufgrund der mexikanischen, jetzt helft auf Sprünge, Revolution 1910? Das war, ja, hat sie sozusagen ihr Jahr da gerne mal hingeschoben in der Erzählung, weil sie halt auch gesagt hat, so ein hier, die Revolution und ich, zack, hier sind wir und hat da sozusagen ihr Geburtsjahr ein bisschen hingetreten. Nee, also das wusste ich tatsächlich. Auch so dieses Who is Who, wenn sie alles bekannt hat und so. Und allein den Wikipedia-Artikel mal kurz überfliegen, ist echt spannend, was die für so ein Leben geführt hat. Ja, Wahnsinn. Gibt auch diverse Filme, auch mit, hier, wie heißt sie, die bekannteste Filme. Selma Hayek. Selma Hayek. Nein, du hast es vorhin im Nasenbär. Selma Hayek kritisiert Frida Kahlo Barbie. Okay. Ja. Genau. So. Warum auch nicht? Ja, vielen Dank fürs Mitraten. Ich habe nicht wirklich mitgeraten. Brauchst dich nicht bedanken. Alles gut. Boah. Aber du saßt mit hier und hast dich mit beteiligt. Und ich habe den Raum aufgeheizt. Das finde ich gut, weil mir ist frisch. Dann habe ich auch das nicht sehr gut gemacht, genauso wie es mit Raten. Schau, das passt zu mir. Ach Quatsch. Good fight, good fight. Wir haben dich lieb. Schreibt mal dem Jürgen, dass sie ihn lieb haben. Oder wer Frida Kahlo ist. So. Schreibt dem Jürgen, dass wir beide ihn lieb haben. Nein, dass wir als komplette Hörerschaft ihn lieb haben. We are the world, we are the children. Ich drücke jetzt auf den Stoppknopf. Ne? Das nur, ist besser, ihr könnt trotzdem weiterreden, aber es ist halt für immer verloren. Danke. Tschüss.